Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Mick Ronson, François Sadi, Jeff Beck, Jacques Dutronc, George Old, Bobby Jasper, Ted Curzon, dem Old Hawkins Webster Sextet, Billie Holiday, The Counts and the Countess, Kate Moss Brown, Pee Wee Graydon, Doc Bagbee, Preston Brown und Sly and Robbie. 1982 spielten die Rhythm Twins, auch bekannt als Sly and Robbie, Ticket to Ride, ein 1965 geschriebenes Lied der Beatles neu ein. Bassist Robbie Shakespeare 1953 bis 2021 und Schlagzeuger Sly Dunbar 1952 bis 2026 waren nicht nur solo unterwegs, und auch nicht nur ausschließlich im Reggae, wie zum Beispiel bei Black Uhuru oder Peter Tosh, sondern musizierten und produzierten mit so unterschiedlichen Künstlern wie Serge Gainsbourg, Bob Dylan oder Manu Dibango. Gitarrist, Pianist, Produzent Mick Ronson muss sich, was die Prominenz der Musiker, mit denen er zusammenarbeitet, nicht hinter Sly und Robbie verstecken. Von 1970 bis 1973 war er Gitarrist in der Band von David Bowie. 1972 co-produzierte Ronson zusammen mit ihm Lou Reeds Album Transformer, auf den sich Klassiker wie Walk on the Wild Side, Satellite of Love oder Perfect Day befanden. Mit Bob Dylan ging er zwischen 1975 und 1976 auf Tournee. 1974-75 war er Gitarrist bei Mott the Hoople und später dann beim Sänger Ian Hunter. Im Studio arbeitete er unter anderem mit Elton John, Morrissey oder Van Morrison. Wir hörten aus dem Jahre 1974 Slaughter on 10th Avenue, ein Titelthema eines B-Movies aus den späten 50er Jahren, das gerne von Jazzern in ihr Repertoire aufgenommen wurde. Sängerin Françoise Hardy baute sich 1971 ein Nest, Bartimonie, und wartete auf ihre große Liebe, und das alternativlos, aber natürlich melancholisch. In der nun kommenden Runde nehme ich Bezug auf zwei Lieder, der ersten. 1972 spielte Gitarrist Jeff Beck Definitely Maybe ein. Das Ganze wurde von einem anderen Gitarristen produziert, Steve Cropper von Booker T and the MGs. Interessant, die beiden Gitarristen Jeff Beck und Mick Ronson zu vergleichen. Jeff Beck war schon seit den 60er Jahren mit den Yardbirds und später der Jeff Beck Group sehr erfolgreich. La Maison des Rêves ist auch ein Teil eines Soundtracks gewesen. Pierre et Paul, ein sozialkritischer Film aus den 60ern aus Frankreich. Aber die Verbindung besteht durch François Sardy, deren Ehemann Jacques Dutronc das Lied gesungen und geschrieben hatte. Ebenfalls ein Liebeslied, hier mit etwas Country-Piano. Aber im Gegensatz zu seiner Gattin konnte Dutronc zum Teil sehr sarkastisch sein und auch distanziert, und zwar in seinen Liedern. Wie das Eheleben der beiden sich gestaltete, ist mir jetzt nicht geläufig, obwohl Arte TV die Zuschauer mit Dokumentarfilmen darüber schon informierte. Ich hatte es sogar gesehen, aber inzwischen vergessen. Thank you. maison en construction avec des pierres et du béton, avec des Paul et des Gaston qui sont bien sûr de bons maçons, sans pour autant être franc-maçon. J'ai mon idée sur la question. Dans la chambre à coucher, on aura un grand lit où l'on dormira serré, tout comme dans un petit. Mais pour mieux étouffer nos murmures, sur le lit on mettra une fourrure. Dans la salle de séjour, on aura des canapés où l'on sera toujours étroitement enlacés. Mais pour mieux apprendre à s'embrasser, au mur on aura des glaces biseautées. Dans notre salle de bain, on aura des gants de crin pour se frotter les reins sans avoir mal aux mains. Mais pour peser l'amour intense, à terre on posera une balance. Dans la petite cuisine, on aura un grand chef avec une grosse machine pour hacher les beefsteaks. Mais pour mieux manger le lendemain, on se laissera mourir de faim. On aura un grenier pour les pigeons ramiers. On aura un auvent pour les poissons volants. Et pour mieux réussir notre nid, on fera de la monogamie. On aura des placards pour les choses au rencard. On aura des penderies pour pendre les soucis. Mais pour mieux s'aimer en tête à tête, je ferai creuser des oubliettes. Tenor saxophonist George Ould, geschrieben A-U-L-D, kam mit 10 Jahren von Toronto, Kanada, nach Brooklyn, New York City. Das war 1929. Etwa in dieser Zeit gewann das Tenorsaxophon eine herausragende Bedeutung im Jazz. Grund dafür war Coleman Hawkins. Der war auch das Vorbild für George Ould. Im Laufe dieser Folge von Framers Musikalisches Fundbüro werden wir ihn sogar zusammen mit zwei seiner Vorbilder hören, nämlich Coleman Hawkins und Ben Webster. Nun aber erst einmal You Are My Thrill von 1958 mit der Gesangsgruppe The Rhythm Nairs. You're my thrill, you're my thrill. You do.

Trompeter Ted Curzon wurde 1935 in Philadelphia geboren, das er mal mit dem Free-Jazz-Pianisten Cecil Taylor Ende der 50er Jahre bis Anfang der 60er Jahre zusammengespielt hatte, merkt man Fire Down Below von 1963 jedoch nicht an seiner bekanntesten Komposition Tears for Dolphy, vielleicht schon nach den afrokubanischen Anklängen Ted Cursons werden wir uns die Originalversion von Salt Peanuts zu Gemüte führen. Eine Dizzy Gillespie-Komposition, die aber schon ohne seine Beteiligung als Trompeter und Musiker ihr Debüt mit drei Saxophonisten, nämlich Coleman Hawkins, Ben Webster und George Old, hatte. Thank you. 1936 waren in den USA die Swing-Musiker großen Teilen der Bevölkerung und ihren Politikern um Jahrzehnte voraus, was die Aufhebung der sogenannten Rassenschranken anging. Auf No Regrets sang Billie Holiday und trommelte Cozy Cole mit den weißen Musikern Artie Shaw Klarinette, Bunny Berrigan Trompete, Dick McDonough Gitarre, Joe Bushkin Piano und Pete Peterson Bass. Es folgen The Counts and the Countess, eine Band um die Sängerin und Pianistin und Vibraphonistin Alma Smith. Einer der Counts war Gitarrist Johnny Fair, den man auf einigen frühen Platten von James Brown hören konnte. Please, Please, Please und Baggin' Baggin'. Ursprünglich war Johnny Fair der Gitarrist von Little Willie John, auf dessen Talk to Me man ihn ebenfalls hört. Thank you. Rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, and I love the life I live. I live my life and I love the life I live. And you can bet my kind of love is real. I done found out you can't love by yourself. I done found out you can't love by yourself. When the one you love is loving somebody else. Death is real tough when you're doing the best you can. Death is real tough when you're doing the best you can. When the one you love just don't understand. Thank you. confess I've did my best to always try to bring you happiness. Oh, baby, oh, no, don't go. Oh, yes, I love you so. So won't you please try to ease my loneliness? So please ease his loneliness. Auf Johnny Fairs und Alma Smith, The Counts and the Countess mit Rip Up the Joint von 1945 folgte Rhythm and Blues zweier Gitarristen, die von T-Boone Walker beeinflusst waren. 1951 I Live My Life von Gate Mouse Brown auf Peacock Records. 1955 folgte dann Pee Wee Creighton aus Texas mit Don't Go, erschien auf einem Sublabel von Imperial Records namens Post. Harry Doc Bagby, 1917 bis 1970, war Pianist und Organist. Letzteres auf Crazy Chemistry, was wir hören werden, veröffentlichte auf Gotham, Epic und OK Records und etlichen kleineren Labels. Seine Bekanntheit, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, erlangte er vor allem als Mitautor von We Gonna Rock This Joint, ein weiterer Anwärter auf den Titel des ersten Rock'n'Roll-Songs, erstmalig 1949 von Jimmy Preston auf Shellac gebannt, 1952 dann nochmals von Bill Haley auf Essex Records aufgenommen, während Doc Bagby also noch Teil der Geschichte der Popmusik ist, kann man Preston Brown guten Gewissens als obskur bezeichnen. Eine Single brachte er heraus, das war's, Walk On mit der B-Seite Walk Off. Keine Ahnung, ob er der Gitarrist, der Organist oder der Saxophonist auf Walk Off war. Sicher ist, mein Name ist Frank Matthias. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. We'll be right back.